Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Tobias Stephan, auch bekannt als Extra-Tobi für das Krähennest. Und heute Abend habe ich Joachim Paul in der Leitung. Und vielleicht stellst du dich für diejenigen, die den Namen nicht gleich zuordnen können, mal eben kurz vor. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Joachim Paul. Ich bin einer von den 20 Piraten im Düsseldorfer Landtag. Ich habe auf Listenplatz 1 kandidiert und bin jetzt auch zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Auf Twitter noch als Nick Haflinger unterwegs. Den Rest kann man ja im Netz recherchieren. Ja, ich werde ja nachher ein bisschen Fraktionsgemecker machen, um einfach so ein bisschen rauszufinden, wo geht's denn eigentlich hin, und von den ersten Startschwierigkeiten, die ja zu erwarten waren, dass es die gibt, habt ihr sicherlich schon einiges lösen können, aber vielleicht magst du zuerst mal so ein bisschen erzählen, was in der Fraktion denn gerade Ambach ist, womit beschäftigt ihr euch gerade? Also wir beschäftigen uns momentan ganz konkret bis abends, bis gerade eben von 16 bis 18 Uhr war noch eine Sitzung. Da waren die Monika Pieper anwesend, unsere parlamentarische Geschäftsführerin, also auch eine Abgeordnete. Ich war anwesend und noch der Abgeordnete Dietmar Schulz. Darüber hinaus sämtliche bereits angestellten Referenten für die Fachbereiche und persönliche Mitarbeiter von vielen Abgeordneten. In dieser Runde ging es darum, thematische Zuarbeit für meine Antwortrede auf die Regierungserklärung von Hannelore Kraft zu vereinbaren. Thematische Zuarbeit in dem Sinne, dass die Leute da auch mit eigenen Ideen kommen können. Es gab dann auch den Hinweis nochmal explizit von mir, das mit dem Wahlprogramm gegenzuchecken, was verabschiedet ist, und mit Positionspapieren, die möglicherweise danach noch verabschiedet worden sind, damit ich dezidiert auf die Rede von Frau Kraft antworten kann. Es sieht so aus, dass am kommenden Mittwoch um 10 Uhr erstmal eine kleine Feierminute ist, weil der Landtag hier umgebaut worden ist. Dann gibt's Applaus für die ganzen Arbeiter, die das in einer, muss man wirklich sagen, logistischen Meisterleistung gemacht haben. Der Landtag ist komplett neu und jetzt auch barrierefrei. Das heißt, für die beiden Rollstuhlfahrer, Frau Steinmann aus der SPD-Fraktion und Stefan Fricke von uns, ist jetzt auch das Rednerpult mit Rollstuhl erreichbar und runterfahrbar, sodass Rollstuhlfahrer dort sprechen können. Der gesamte Landtag ist umgebaut worden, die alte Lüftung ist durch eine neue ersetzt worden, die ganze Elektronik in den Tischen mit Sprechermikrofonen und so musste umgebaut werden. Also ein Riesenaufwand. Die haben in den 9 Wochen Sommerpause tatsächlich die Meisterleistung verbracht. Dann werden erstmal die Arbeiter beklatscht. Und danach hält Frau Kraft ihre Antrittsrede als vor kurzem ja neu gewählte Ministerpräsidentin. Dafür anberaumt sind 60 Minuten. Wir wissen aus Erfahrung, wir sind ja schon vorgewarnt worden, dass Frau Kraft wahrscheinlich etwas überziehen wird. Danach ist die Plenarsitzung am Mittwoch beendet. Dann haben alle Fraktionen, also 5 an der Zahl, am darauffolgenden Donnerstag Zeit, über dieselbe Redezeitlänge zu antworten. Und das wird also die längste Rede, die ein Pirat bislang jemals in dem Parlament gehalten hat, auf eine Regierungserklärung antworten. Das heißt, entsprechend kritisieren. Das Schöne ist, dass wir die kleinste Fraktion sind. Das heißt, wir haben quasi sowas wie das letzte Wort. Ja, dann werden am Donnerstag noch ein paar weitere kleinere Anträge behandelt, auch mit Debatten. Der Donnerstag ist angesetzt von 10 bis 23 Uhr, also so lange wird die Plenarsitzung dauern. Dann wird es am Freitag nochmal einen Block geben. Da wird die Landesregierung den Landeshaushalt vorstellen, der viel zu spät eingereicht worden ist. Jetzt quasi noch ein Nothaushalt für das Jahr 2012. Und die Fraktionen haben dann nochmal 15 Minuten Zeit, auf den Haushalt zu antworten. Also wieder 5 mal 15 Minuten, danach kann die Landesregierung nochmal nachlegen. Also der Freitag wird, denke ich, so um 16 Uhr zu Ende sein. Das ist also wenn man es von der Plenarsitzung her betrachtet, eine Hammerwoche, die vor uns steht. Mir geht auch schon ordentlich die Düse, weil ich habe durchaus Respekt vor der Situation, auf eine Regierungserklärung zu antworten. Wenn mir einer vor ein paar Jahren gesagt hätte, ich würde auf eine Regierungserklärung antworten, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber das geht uns Piraten ja allen so. Und das Tolle ist, und das war heute ein echtes Gemeinschaftserlebnis, dass die Mitarbeiter der Fraktion quasi alle an dieser Rede mitschreiben. Jetzt nicht von den Formulierungen her, das muss natürlich meinem Sprechstil angepasst werden, aber von den Inhalten her. Und das ist, ich finde es einfach großartig. Ich fühle mich auch aufgehoben. Es ist üblicherweise auch so, das entspricht so den gängigen parlamentarischen Gepflogenheiten in den anderen Landesparlamenten und im Bundestag, dass immer der Fraktionschef auf die Regierungserklärung antwortet, direkt. Ja, ich habe ja am Freitag noch ein Gespräch mit Jens Ballerstedt gehabt, der mir gesagt hat, dass ihr euch ja eingehend auch mit dem Haushalt jetzt beschäftigen müsst, der ja eh nur noch einen Bruchteil für einen Bruchteil des Jahres eine Rolle spielt. Das Jahr ist ja nun mal quasi fast um. Auch da kommt eine ganze Menge Arbeit auf euch zu. Aber so wie sich das anhört, habt ihr zumindest schon mal innerhalb der Fraktion sowas wie einen Schwarm, mit dem ihr gemeinsam arbeitet, sodass nicht die Last auf einem Einzelnen, also in dem Fall auf dir, liegt. Richtig, genau, so muss man das sehen. Also es werden auch viele andere Themen verhackstückt, speziell am Donnerstag. Es gibt noch diverse Reden, Monika Pieper wird zu einer Sache reden, Oliver Bayer wird reden, da geht es um die Umwandlung eines Forschungsinstituts in eine Stiftung, Biodiversität. Da gibt es noch ein paar spannende andere Themen. Ja, und da kommen wir jetzt dann, kommen wir ja auch schon ein bisschen zur Meckerstunde. So einiges bekommt man in Anführungsstrichen da draußen schlichtweg nicht mit. Also, ja. Obwohl ich ja nun tatsächlich sehr drin hänge und sehr viel mitbekomme, dass die Antrittsrede von Frau Kraft jetzt folgt, war mir zum Beispiel nicht bekannt. Da gibt es ja viel Kritik seitens der Basis. Das wollen wir ja schlussendlich irgendwann auflösen, weil wir ja politische Arbeit machen wollen und vor allem auf einen Wahlkampf zugehen. Und da können wir das ja gar nicht gebrauchen, wenn der Landesverband vergrätzt ist auf die Fraktion umgekehrt, weil man sagt, die Kommunikation funktioniert nicht wirklich. Das ist ja auch so definitiv gewesen. Was hat sich denn jetzt in letzter Zeit verändert? Also ich würde mal so sagen, es gibt keinen Grund in irgendeiner Form das zu dramatisieren, weil das sind Prozesse, die ja gerade erst aufgesetzt werden und die sich erst einrütteln müssen, wie man so schön sagt, die sich auch einspielen müssen. Monika Pieper und ich hatten ja auf dem letzten Landesparteitag, als wir den neuen Vorstand gewählt haben, also Sven Sladek und Co., ja auch so ein Modell vorgestellt, wie wir uns das vorstellen. Ich selber bin vor 2 Wochen sonntags noch unterwegs gewesen. Gestern war auch wieder ein Arbeitstag, also gestern Kreismitgliederversammlung, all diese Dinge. Also meine Neusser Basis, unsere Neusser Basis, Lukas und meine. Wir haben einen virtuellen Kreisverband und da sind noch einige Dinge zu klären gewesen. Da sind Piraten zu wählen gewesen, Verwaltungspiraten, Pressepirat, Vertrauensleute und so weiter. Ich war vor 2 oder 3 Wochen, ich weiß das gar nicht mehr so genau, in Soest. Und habe in der Sitzung der zweiten Sitzung des neu gegründeten Arbeitskreises Forschungspolitik beigewohnt. Da sind also Leute drin wie KY, Sandra Scheck, unser Schwarzbart ist da drin, die Sami, also Sabine Martini, Lutz Martini ist drin und noch diverse andere Piraten, Oliver Bayer auch, der war auch da, also mit 2 Abgeordneten direkt. Und genau so stellen wir uns das in Zukunft vor. Dass wir quasi ist übrigens nicht vorbeigegangen, darüber haben wir sogar berichtet, ja? Dass also quasi die Antragsarbeit gemeinsam erledigt wird. Gleichwohl gibt es immer noch eine Sonderaufgabe für den Abgeordneten. Der kriegt ja Geld dafür und die Leute aus der Partei normalerweise nicht. Das heißt, wir müssen an der Stelle auch, und unser neuer Fraktionsgeschäftsführer hat das übrigens betont, ein bisschen Lokomotive für die Partei spielen. Das kann aber erst funktionieren, wenn die Lokomotive als solche funktioniert, also die Fraktion, weil wir sind nun mal die Vertretung der Partei im Parlament. Wir sind ein Bruchstück der Partei, Fraktion heißt das ja, genauso wie wir ein Bruchstück des Parlaments sind. Da gibt es eben noch 4 andere Fraktionen. Und so eine Lokomotive muss erst mal ans Laufen kommen. Und wir hatten jetzt in der Sommerpause im Durchschnitt pro Abgeordneter etwa 2 Wochen Auszeit. Wir waren also nie ganz komplett, wir waren aber nur an einem einzigen Tag, wir haben jeden Dienstag ganz brav Fraktionssitzung gemacht, wir waren nur an einem einzigen Tag nicht beschlussfähig, weil wir unter 10 Leute waren, sonst waren wir immer über 10 Leute. Und dann waren über 1300 Bewerbungen für Fraktionsmitarbeiter durchzuarbeiten. Wir sind noch nicht ganz komplett, aber ein Großteil der Leute muss auch noch fairerweise abgesagt werden. Ich selber habe es mir vorgenommen, wenn es sich um Piraten handelt, dass ich das möglichst persönlich erledige, für den Fall, dass sie jetzt nicht eingestellt worden sind, ihnen abzusagen, also telefonisch. Auf mich kommt noch ein Batzen Anrufe zu. Ich finde das einfach fair und man muss sich natürlich auch für die Unterstützung und für das Interesse an der Fraktionsarbeit bedanken. Das ist eine Menge Holz. Dann haben wir erst seit ein paar Tagen, nämlich seit letzter Woche Mittwoch, einen Fraktionsgeschäftsführer. Das ist der Harald Wiese, der ist 59, selber mittlerweile auch Pirat. Der hat vorher in der Minderheitenregierungsphase als Haushaltsreferent für die Linksfraktion gearbeitet, hat aber in der Fraktion intern auch Probleme, weil wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten die sich bei der Haushaltsabstimmung anders verhalten. Das ist ein wirklich pragmatischer Mensch, der durchaus kompetente Ratschläge abgibt, was politische Strategie im Parlament angeht, der ist vor einiger Zeit im Netz auf einen Artikel von Silke Helfrich zum Thema Commons gestoßen, also das, was eigentlich in der Zukunft vielleicht Piratenthema sein wird, und war so begeistert von der Idee, dass er spontan in die Partei eingetreten ist. Der war auch mal kurz Spinksen auf unserem letzten Vorstandswahlen-Parteitag. Der ist jetzt Geschäftsführer geworden. Der war im Wirtschaftsministerium unter Jochimsen, der Rau-Zeit, war der schon im Ministerium beschäftigt. Also der Mann hat sowohl regierungs- als auch parlamentarische Erfahrung. Und es ist unfassbar, was man da auch an Ratschlägen, an pragmatischen Ratschlägen bekommt. Bis dahingehend, ihr seid der Souverän, ihr seid die Abgeordneten, ihr entscheidet. Der Referent hat die Aufgaben, euch ein Thema so aufzubereiten, dass ihr dazu eine mündige Entscheidung treffen könnt. Also klares Verständnis der Trennung auch, was ist ein Abgeordneter als gewählter Souverän, als Volksvertreter, und was ist auf der anderen Seite ein Referent und was ist ein persönlicher Mitarbeiter. Diese Strukturen haben wir heute Nachmittag auch durchgesprochen. Und wenn das jetzt steht und die Fraktion rund läuft, dann werden wir daran gehen, das wirklich mit der Partei zu verschränken. In einigen, das muss ich aber gestehen, das waren eher Zufallsprodukte, in einigen Fällen hat das ja schon geklappt, für die paar Reden, die wir im Parlament schon gehalten haben. Das beste Beispiel war die Rede von Simone Brandt zur Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes. Da gab es ja vorher noch in einem Zeitfenster auf dem Parteitag in Dortmund einen Parteitagsbeschluss. Was dann auch noch anlaufen muss, es gibt ja über die Verschränkung der Arbeitskreise, wir haben jetzt 4, glaube ich, Arbeitskreise in der Fraktion. Zum Beispiel hier der Arbeitskreis Bildung ist mit Europa und eine Welt zusammen. Das heißt, es werden auch tatsächlich in diesem Arbeitskreis in der Fraktion die Themen dieser Ausschüsse behandelt. Also der Schulausschuss ist dabei, Innovation, Forschung, Hochschule, der Ausschuss ist dabei und Europa und eine Welt, da ist Nico der Abgeordnete, der dafür zuständig ist. Wir bilden dann mit den Abgeordneten und den Referenten für das Fachthema so einen Arbeitskreis. Und diese Arbeitskreise müssen sich mit denen draußen in der Partei verschränken. Das kann aber erst funktionieren, wenn da jetzt was ist, was man überhaupt verschränken kann. Die konstituierenden Sitzungen der Arbeitskreise waren erst letzte Woche. Vorher ging es nicht, weil nicht alle Abgeordneten da waren oder weil noch viele Referenten fehlten. Also es ist einfach so, wenn man sich vorstellt, du kommst mit 20 Mann in den Landtag, Gewählte, die bestimmen erstmal eine parlamentarische Geschäftsführerin, Monika Pieper, den Fraktionsvorsitzenden und die 3 Stellvertreter von uns. Und dann geht's halt daran, die Fraktion aufzubauen. Und wir werden knapp 70 Leute sein, wenn wir operativ und strategisch arbeiten. Wir haben jetzt in den 3 Monaten quasi also ein mittelständisches Unternehmen aus dem Nichts aus dem Boden gestampft, ne? Ja, sicherlich, klar. Ist sicherlich auch eine Bärenaufgabe, keine Frage. Was natürlich die Basis interessiert, oder ich sage eigentlich lieber den Landesverband, das klingt nicht so ganz weit weg. Was den Landesverband natürlich interessiert, ist eigentlich nicht, dass man jetzt hergeht und sagt, ach, alles ganz schlimm in der Fraktion, wir sind ja alle so unzufrieden. Ich sage, das ist auch gibt es ja 2 Stimmungen, vielleicht die ein oder andere gerechtfertigte Kritik und die andere Stimmung ist die, die in die Richtung Neidwehr-Debatte geht, wo sicherlich auch einige gezielt auf der Fraktion ab dem Tag rumgehackt haben, als sie gewählt worden seid. Aber darüber will ich nicht sprechen, sondern was den Landesverband dann natürlich interessiert ist, dass es natürlich Querelen gibt und dass es Schwierigkeiten gibt und dass sich die Abgeordneten untereinander natürlich auch kennenlernen müssen. Da ist der Wunsch aus Sicht des Landesverbandes sicherlich, dass man so einen Zeitpunkt abgewartet hat und auf den man hinfiebert, wo dann die Diskussionen um die Kaffeemaschinen erledigt sind, wo die Diskussionen um eure Fraktionsgelder, wie hieß die Sitzung, ich habe es jetzt vergessen, da wart ihr ja recht rege dabei zu diskutieren. Wenn also was abgehakt ist, dass man tatsächlich an die politische Arbeit kommt und dass man so langsam Fokus nehmen kann auf die Bundestagswahl, die ja auf uns zukommt. Richtig. Und man möchte ja, und das ist ja das, was uns alle interessiert, wenn wir auf der Straße den Bürger fragen, dann bekommt der ganz Realität sind. Und deswegen jetzt die Frage an dich als Fraktionspapa, ich sag das jetzt mal, so ein Stück ist das ja. Richtig, richtig. Ja, ich habe das bewusst gesagt. Aus der etablierten Politik hast du eine totale Chefrolle. Bei den Piraten sieht das ja ein bisschen anders aus. Trotzdem, das würde mich ja gleich auch interessieren, wie du dir das vorstellst. Trotzdem ist natürlich auch auf dich als Fraktionsvorsitzenden der Fokus gerichtet. Wie wirst du gewisse Dinge handeln? Und dann kommt noch direkt eine zweite Frage hinterher, nämlich das Thema. Ich als Abgeordneter bin meinem Gewissen verpflichtet. Heißt das, dass ich mein eigenes, ich mache es jetzt ein bisschen plakativ, heißt das, dass ich als Abgeordneter mein eigenes Ding fahre, ich bin jetzt gewählt und vertrete meine Meinung und mache jede Entscheidung zur Gewissensentscheidung? Oder ist es so zu verstehen für den Abgeordneten, dass er sagt, okay, ich bin jetzt Abgeordneter und es gibt viele Dinge, wo ich sicherlich eine leicht abweichende Meinung habe, andere Nuancen sehe und ich kann mich aber durchaus da mal der Fraktion beugen, ohne dass ich mein eigenes Gewissen verrate und nur bei Gewissensentscheidungen, und Gewissensentscheidungen wären für mich, wenn ein Daniel Schwert sagt, bei der Beschneidungsdebatte bin ich der Meinung, das und das ist mir persönlich wichtig und ich kann das mit meinem Gewissen anders nicht vereinbaren, oder ein Nico Kern sagt, ich muss die Strafanzeige stellen, weil und so weiter. Wenn aber ein Abgeordneter, und nicht jede Entscheidung ist gleich eine Gewissensentscheidung, das muss man mal klar sagen. Aber ich würde gern auf etwas eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, was man vielleicht schon vergessen hat von vorne weg. Nicht Fraktionspapa, auch nicht das, da käme ich dann danach drauf. Du hast vom Sich-Finden der Fraktion gesprochen. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, das verstehe ich unter Professionalisierung der politischen Arbeit, auch wenn ich das Wort Profession nicht so sehr mag, weil unprofessionell das Gegenteil davon, das Attribut nimmt eigentlich niemand für sich in Anspruch. Ich würde eher von engagierter politischer Arbeit sprechen. Um diese Arbeit gut zu machen, also doch im Sinne von professionell oder wie auch immer, ist ein ganz wesentlicher Schritt vonnöten. Wenn man aus einer Partei kommt, kommt man aus einer Peer Group, das ist so. Also das sind Leute, die sich mögen. Das sind man hängt mit den einigen oder anderen zusammen und vermeidet vielleicht den Kontakt mit anderen. Dann wird die Partei immer größer, sodass nicht mehr jeder jeden kennt. Jetzt werden wir auf eine Liste gewählt. Und die Wahl der Liste ist das Abbild der Aufstellungsversammlung in Münster, so wie die entschieden hat. Das führt aber dazu... Ich überspitze das jetzt mal. Es ist nämlich nicht so. Wir haben eine hervorragende Situation. Wir reden alle miteinander, ja? Dass Leute gemeinsam ins Parlament einziehen, die sich irgendwie nicht grün sind oder die leicht abweichende politische Meinungen haben oder was auch immer. Ne? Politisch, effizient politisch zu arbeiten heißt, mit jemand zusammenarbeiten können und positive Ergebnisse produzieren, den ich nicht deswegen mögen muss. Das ist ein Vorteil, wenn man die Leute mag. Manchmal ist es auch eher hinderlich, wenn quasi auf der emotionalen Ebene noch was dazukommt, aber das ist für mich eine Effizienzsteigerung der politischen Arbeit. Ich muss im Prinzip mit XY aus derselben Partei zusammenarbeiten können und darüber hinaus, dann später, wenn man mal an Regierungsbeteiligung denkt, auch mit anderen zusammenarbeiten können. Dafür muss ich die aber nicht lieb haben. Das nenne ich Effizienzsteigerung und Professionalisierung der politischen Arbeit. Jetzt ist es so, Fraktionspapa, den Punkt haben wir schon erreicht, Fraktionspapa, wie ist dazu gekommen? Gut, ich war auf der Liste der Älteste, ich habe das im Wahlkampf, glaube ich, ganz gut gemacht und größere Peinlichkeiten vermieden. Die hatten mich aufgrund einer guten Tagesform, weil ich eine tolle Rede gehalten hatte, da in Münster auf Listenplatz 1 gewählt. Das brauchen wir erstmal alles nicht überbewerten. Ich glaube, die erste Bewährung kam dann im Wahlkampf. Und dann ist es tatsächlich so, und das geht eigentlich nicht nur für mich, sondern für den ganzen fünfköpfigen Vorstand. Monika Pieper, Lukas Lamla, Frank Herrmann und Simone Brandt und natürlich mich, dass Leute gewählt worden sind, die eher nicht polarisieren, sondern versuchen, die verschiedenen Enden zusammenzuknüpfen. Das ist eigentlich ein Team aus Leuten gewählt worden, die bestimmte Kompetenzen im Moderieren mitbringen. Auf der anderen Seite hat die Fraktion Leute, die polarisieren. Das ist auch gut so, die muss es geben. Man muss ja ein gewisses politisches Meinungsspektrum abdecken können. Und die Aufgabe des Vorstands ist es eben, anders als bei anderen, wo es diese klare Order de Mufti-Chefsituation gibt, ich weiß das mittlerweile, weil wir auch Kontakte haben von der Union, da gibt es halt die klare Regel und sowas. Bei den Piraten gibt es keine Hinterbänkler. Wir sind alle engagierte Abgeordnete, die da nicht nur sitzen, um irgendwie abzustimmen oder so, sondern die richtig fachpolitische Sachen machen. Und dann passiert es eben, dass da schon mal Meinungen aufeinanderprallen Und die Aufgabe des Vorstands ist es quasi, die Fraktionssitzung und den Meinungsbildungsprozess in der Partei, in der Fraktion zu moderieren. Der Fraktionsgeschäftsführer, der ein Angestellter ist, hat die Aufgabe, das auf Referentenebene parallel zu organisieren. Das ist also quasi, dass man da zu einer gewissen Form der Deckung kommt, des Zueinanderpassens kommt. So, und jetzt komme ich auf das, du hast noch einige andere Sachen gefragt, du wirst das jetzt besser wissen als ich. Ich komme jetzt speziell mal auf das Problem Anzeige zu sprechen. Es wurde ganz ordnungsgemäß von Dirk Schatz, der Nico war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus, der hatte eine Infektion, Windpocken oder sowas, der Antrag eingebracht, der Bojans hat, Walter Bojans, der Finanzminister, hat erklärt, er wolle da eben Steuerdaten ankaufen und so weiter und so fort. Er und Nico hatten sich miteinander verständigt, Moment mal, da gab es vor 2 Jahren schon mal sowas in der Piratenpartei, und da haben wir gesagt, es gibt Datenschutz und Bürgerrechte. Ist es notwendig, dass ein Finanzminister eine rechtliche Grauzone, das ist eine Grauzone, was nämlich durch das Verfassungsurteil abgesegnet ist, ist die Auswertung von vorhandenen Steuerdaten, nicht die Beschaffung. Das ist wirklich eine Grauzone. Ist es notwendig, dass er das macht, und das ist ja eigentlich eine Straftat und wir müssen den anzeigen. Ich sehe das nicht als Straftat an, das habe ich auch in einem Fernsehinterview bei RTL gesagt, da war ich konkret anderer Meinung, aber Nico und Dirk haben eben gesagt, um festzustellen, um diese rechtliche Grauzone zu beseitigen, um einen juristischen Zwang herzustellen, machen sie diese Anzeige. Es gab Vermittlungsversuche seitens der Fraktion, die gesagt hat, pass mal auf, wir machen einfach eine Feststellungsklage. Die wäre aber irgendwie nie durchgekommen, wohingegen eine Strafanzeige behandelt werden muss. Daraufhin haben die dann die Anzeige gemacht, zusammen mit Udo Vetter und Wolfgang Dudder aus Schleswig-Holstein. Die Fraktion hat das nicht gutiert. Wir haben es ganz gut geschafft, in diesem Prozess darzustellen, dass wir A, es gut finden, dass die beiden Abgeordneten ihre Meinung vertreten, dass wir B, aber aus anderen Gründen die Maßnahme Anzeige nicht gutheißen. Ich habe das gegenüber der Rheinischen Post auf eine Kurzformel gebracht. Ich habe gesagt, oder versucht auf eine Kurzformel zu bringen, ich habe gesagt, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Das gilt sowohl für die Aktion von Herrn Bojans als auch für die Anzeige gegen ihn. So habe ich das dargestellt. Also Nico und Dirk und ich und der Rest der Fraktion, wir reden miteinander. Wir haben überhaupt keinen Streit. Ich habe dem Nico allerdings in Diskussionen gesagt, du pass mal auf, du musst meine Rolle verstehen als Fraktionsvorsitzender. Du siehst diese Aktion auf dem juristischen Auge. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen. Es gibt aber auch ein operatives und strategisches Auge. Ich muss mir als Fraktionsvorsitzender, wenn ich meinen Job gut tun will, die Frage stellen, steigert diese Aktion den politischen Spielraum der Fraktion? Und ich bin mit den anderen zusammen zum Schluss gekommen, dass es das nicht tut. Und dann muss ich als Fraktionsvorsitzender sagen, auch dem Rest der Fraktion, wir haben das diskutiert, ich halte diese Aktion nicht für gut. Auch wenn sie aus einer gewissen Zielsetzung heraus zur Klärung einer rechtlichen Grauzone gemacht worden ist. Und ich halte es auch politisch würde es nicht zu meinen, es ist ein juristisches Stilmittel. Es ist kein politisches Stilmittel. Ne? Also wir müssen da den Dissens einfach aushalten können in der Fraktion. Und ich glaube, das ist auch, obwohl es schwierig war, der Presse gegenüber am Anfang übergekommen, dass wir gesagt haben, Joachim, jetzt hast du, ich muss dich. Ja. Ich bin ja selber auf der Pressekonferenz gewesen und die Journalisten sind da ja auch nicht einfach. Sicherlich ist es zum einen erstmal eine andere Art von Piraten zu sagen, 2 machen das und 18 machen es nicht. Und das ist meine Auffassung. Nico und Dirk haben nach ihrer Überzeugung gehandelt. Du hast gerade gesagt, dass es ein Spielraum. Es gibt sowas wie eine juristische Überzeugung, das will ich nicht beurteilen. Es gibt aber auch eine strategische Überzeugung. Ich lass mich das. Und ich muss quasi gucken, wir wollen ja einen politischen Handlungsspielraum haben und wir wollen uns auch Kooperationsmöglichkeiten mit den anderen offen halten. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht, aber das ist eben unsere Idee. Und ich hielt diese Aktion nicht für sinnvoll, um das mal so auszudrücken. Ne? Zumindest aus meinem Blickwinkel. Man muss. Das Problem, das das Problem, wenn man, was dabei einfach zu sehen ist. Und deswegen, ich hatte das also dann schon gerade richtig übersetzt. Es ist aus der Fraktion, also ist geäußert worden, und du hast es ja auch gerade wiederholt. Ich versuche das jetzt mal zu zitieren, so ist der Satz bei mir angekommen. Wir möchten es uns mit den anderen Fraktionen nicht verscherzen. Jetzt kann aber ein Basispirat sagen, liebe Leute, dafür habe ich euch nicht in den Landtag gewählt. Also da besteht ja erstmal ein Konflikt. Nee. So ist das nicht zu verstehen. Man ja kein, mit anderen verscherzen haben, oder so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. In einem anderen Fall haben wir das nämlich gemacht. Wir haben auf der Landespressekonferenz gesagt, wir gutieren das nicht, dass das Plenum leer ist. Und der Bürger gutiert das auch nicht. Ja? Und in dem Fall war es mir dann egal, dass in dem Moment Monika Pieper hat das geäußert, mir ist nicht begegnet, weil ich nicht in der PGF-Runde bin, dass Sigrid Behr von den Grünen da etwas frostig war. Das soll mir dann wurscht sein an der Stelle. Nach meiner Überzeugung haben die Abgeordneten zu arbeiten. Der entscheidende Punkt ist, verlasse ich den Boden des Politischen und setze auf das Juristische in so einem Fall. Und meiner Überzeugung nach hätten wir auf dem Boden des Politischen bleiben sollen, um dort auch mehr Möglichkeiten der Kritik der anderen Fraktionen zu haben. Und Kritik heißt ja auch, dass der Kritisierte einem zuhört. Wenn er einem nämlich nicht mehr zuhört, haben wir auch nichts davon. Also es gibt ja noch andere Kontexte als nur diese Geschichte mit der Steuer-CD, die vielleicht, die in meinen Augen viel, viel wichtiger sind. Also das habe ich ja auch der Presse gegenüber gesagt. Hört mal her, Leute, das ist im Grunde genommen eine Symptomkur, die da gemacht wird. Es geht darum, dass die SPD und die Union auf Bundesebene es nicht fertig gekriegt haben, sich auf ein Abkommen mit der Schweiz zu einigen. Das, was die Union gemacht hat, hat viel zu viele Schlupflöcher. Die SPD kritisiert das zu Recht. Anstatt sich hinzusetzen in gemeinsamer staatsbürgerlicher Verantwortung, als die beiden größten Parteien in Deutschland, zu sagen, wir handeln mit der Schweiz ein Abkommen aus, wo wir beide hinterstehen. Das hätte auch außenpolitisch auf die Schweiz viel mehr Druck ausgeübt. Das ist alles verpasst worden. Und das mit der Steuer-CD ist ja so eine Nummer, ich meine, das kann ich immer sagen, und der Walter Borjans steht jetzt da, wie so ein Robin Hood. Der ist auch eine Jude Jung, also ist von den SPD-Politikern einer, der sich auch am kooperativsten verhält, muss man dazu sagen, und auch andere Meinungen gelten lässt. Er ist ein sehr kommunikationsstarker Mensch, und mit ihm in Diskurs zu treten, kann auch gewinnbringend sein für Piraten eben. Ne? Dass Walter Borjans da quasi so ein Robin Hood macht, und man muss an der Stelle auch mal dran erinnern, dass die Sheriffs von Nottingham, Schröder und Clement, erst den Scheiß verursacht haben, in dem wir jetzt sitzen. Ne? Das ist dieselbe Partei. Ne? Das wäre mein Weg gewesen, und das habe ich auch gemacht, in der Presse gegenüber das so zu kritisieren. Das ist nur nicht mehr so gehört worden, strategisch, diese Kritik, weil im Vordergrund stand, vier Piraten haben den Walter Borjans angezeigt. Ne? In dem Moment hätte ich mir einen anderen Fokus gewünscht. Da hätte man viel, viel feiner, ich sag mal, vielleicht Nico würde mir sicher widersprechen, ich gehe sogar davon aus, aber manchmal muss man eben wählen, nimmt man den Hammer oder das Skalpell. Ich hätte an der Stelle lieber das rhetorische Skalpell verwendet, mit dem man sich auch herrlich unbeliebt machen kann im Übrigen, als eben diesen Hammer auszupacken. Ne? Ich kann... Ich bin immer noch Basispirat, tut mir leid. Ich war gestern auf der Kreismitgliederversammlung und ich bin jetzt Basispirat, der in den Landtag gewählt ist. Also du kriegst riesen Ärger mit mir, wenn du nochmal sagst, ich wäre kein Basispirat mehr. Der einzige Unterschied zu anderen Piraten ist, dass ich jetzt Kohle dafür kriege. Ne? In Ordnung. Entschuldige das bitte, ich werde das nie wieder sagen. Okay, nein, aber die anderen Basispiraten außer dir, die haben natürlich Sorge, dass sich unsere Piraten im Landtag anbiedern könnten. Und wenn du natürlich sowas sagst, dass du sagst, hey, an anderen Stellen haben wir uns aber auch durchaus unbeliebt gemacht, unser Ziel ist es nicht, lieb Kind der anderen Fraktionen zu sein, sondern wir wollen kann ja auch klar Arbeit sagen, machen. Das ist ja das, was auch alle Piraten erwarten, wir einfach denn mal dafür seid ihr in den Landtag man muss auch mal antizipieren, das eigene Verhalten antizipieren, was für Wirkung es hat. Wenn wir uns lieb Kind machen würden, mal angenommen, ne, hätten wir im Grunde genommen unser Recht als weitere Kraft in der Politik da tätig zu sein, verwirkt, jetzt im Parlament, weil die Regierungsparteien jetzt versuchen werden, und im Koalitionsvertrag steht es doch schon drin. Ich weiß nicht, auf wie viele Seiten, ich habe es nicht durchgezählt, man müsste mal zählen, wie oft das Wort Transparenz darin vorkommt, ja. 56 Mal auf 100, 190 Seiten, das ist heftig, ne? Ich kann es dir sagen, ich habe es gezählt, 56 Mal. Kurze Zwischenanekdote. Das ist mir jetzt hier auch wieder großartig. Toll. Muss man nach ganz begriffen, dass das Wort Sparen ja in Transparenz vorkommt. Das mit dem Sparen ist auch so eine Sache. Es wird immer von Sparen gesprochen. Das, was rauskommt für den Bürger, ist Kürzen. Wenn gespart wird, wird gekürzt. Aber um nochmal auf dieses sich anbiedern oder wie auch immer zurückzukommen. Natürlich kann ich im Umgang nett und toll sein. Und netter Mensch und höflich, das ist ja das Mindeste überhaupt. Das muss man auch erstmal gewechselt kriegen, wenn man im Parlament ist. Die sind nicht dazu da, um einen alle lieb zu haben, ganz und gar nicht. Und ich persönlich halte es da mit Sun Tzu, dem chinesischen Superstrategen da aus der Zeit von, ich weiß nicht mehr, der gesagt hat, entscheidend ist der Zeitpunkt, wann du aus der Deckung kommst. Ja? Also Höflichkeit ist das eine. Auf der anderen Seite hau drauf und berechtigt die Kritik oder Skalpell ansetzen oder was auch immer, ja, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch die Piraten draußen, die nicht im Landtag sind, es gibt ja zwei Arten von Basispiraten. Die einen sind Abgeordnete, die anderen nicht. Ne? Die eben jetzt kein Geld für ihre politische Tätigkeit bekommen, denen muss eins klar sein. Sich eine politische Partei überhaupt zu gründen, um gewählt zu werden, hat nicht den Sinn, nichts zu machen im Parlament, sondern es geht um das Suchen nach Mehrheiten für vernünftige Entscheidungen. Und wir haben ja im Wahlkampf schon gesagt, wir wollen die thematische Koalition mit den anderen. Das haben alle Piraten draußen gutiert. Dass wir gesagt haben, wenn es passt und wenn in irgendeiner Form irgendein grüner Vorschlag in unsere Richtung geht, dann stimmen wir mit den Grünen und bei der FDP können wir es genauso machen. Das ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass es im Parlament immer bei den Reden um das Aussenden von Signalen geht, die natürlich von den Leuten draußen aufgenommen werden, und bei den Entscheidungen um Mehrheitsentscheidungen geht. Das heißt, es ist das Suchen nach Mehrheiten. Auch eine Koalition ist ja im Grunde genommen ein Kompromiss, und ich glaube, das muss die Partei noch lernen. Es gibt wahnsinnig viele heftige Überzeugungen, auch gute Überzeugungen bei den Piraten, die es nicht gilt, über Bord zu werfen, die aber dazu führen können, dass, wenn der politische Gegner oder Partner einen Vorschlag macht, man auf den zugeht, man von der eigenen Sache ein bisschen was abschneidet und dann sagt, die Entscheidung, die wir gemeinsam fällen, geht in die Richtung, die wir im Wahlprogramm haben. Unser Wahlprogramm ist unser Kompass. Ja, das ist für mich auch völlig leicht. Mir fällt das überhaupt nicht schwer, bei irgendwelchen Pressestatements oder so, da ich das Wahlprogramm noch ganz gut im Kopf habe, weil ich natürlich da im Wahlkampf auch von allen möglichen Leuten interviewt worden bin, das da drauf zu haben. Es kommt wirklich darauf an zu sagen, wenn eine Entscheidung einer anderen Partei, eine Entscheidung ist ja nie etwas Endgültiges, keine politische Entscheidung wird für die Ewigkeit gefällt, ja? Wenn eine in die richtige Richtung geht, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt da drauf und beim nächsten Mal, bei der nächsten Wahl, versuche ich, noch mehr Stimmen zu bekommen, um dort mehr Durchsetzungskraft zu gewinnen. Ich glaube, das müssen die Piraten alle noch lernen. Jetzt lass mich mal zwischendurch, wo ich denn schon sage, ich mache eine Meckerstunde, auch mal positiv erwähnen, dass die Piratenfraktion in einer Sache eben genau da aufgefallen ist. Denn in den Pressemitteilungen von euch, da findet man durchaus Lob an anderen Parteien. Ja, richtig. Und das ist sicherlich ein Novum. Denn die Opposition hat ja normalerweise aus der Historie heraus, alles zu sein, was die Regierung bei den Grünen Tablett bringt. Und das habt ihr nicht so gemacht. Und das, ne? Ich habe ja gesagt, schön, dass die Grünen die Basisdemokratie wieder entdeckt haben. Ne? Ja, okay. Ich meine, das ist aber der klassische. Ja, das hast du aber sehr schön gemacht. Aber du hast sie doch erstmal gelobt. Also, du hast sie doch erstmal gelobt. Es ging halt darum, dass die Grünen ihre Spitzenkandidaten. Du hast das dann schön ausgebaut. Aber dann in einer Urwahl von der Parteibasis bestimmen lassen wollen. Und ich habe dann halt gesagt, Joachim Paul begrüßt es, dass die Grünen die Basisdemokratie wieder für sich entdeckt haben. Bei den Piraten würden sogar Programmbestandteile basisdemokratisch entschieden. Und bei den Piraten müsste man Basisdemokratie auch nicht von oben verordnen. So habe ich das ausgedrückt. Das ist natürlich ein Lob, was sich nachher in einen kleinen Holzhammer verkehrt. Ne? Es ist eher... Ja, ja. Nein, nein, im Gegenteil. Das politische Geschäft, so wie ich es wahrnehme, ist an manchen Punkten sogar ekelhaft. Also wenn es das dann halt sein, aber dieses erste Lob bekommt, das wird dann gnadenlos ausgeschlachtet. Ne? Jetzt haben wir keine Anträge eingereicht für die kommende Woche. Und das heißt sofort, die Piraten haben die Antragsfrist verpennt. Haben wir natürlich nicht. Man muss sich mal die Anträge von den anderen angucken. Ne? Ne? Man muss sich mal die Anträge von den anderen angucken. Da ist nur die Hälfte davon sinnvoll. Der Rest ist Pillepalle. Ne? Der Rest ist einfach Signal aussenden und auffallen. Ne? Dieser Antrag von der FDP, dass die Landesregierung sich im Bundesrat nicht um Steuererhöhungen bemühen möge und so weiter. Ne? Ja, hallo. Also erstmal Verhalt ist ungehört. Man kann sich auch auf andere Art und Weise dagegen äußern. Aber bitte, das ist klassische Strategie der FDP. Mir ist ja sowas auch mal passiert. Ganz zu Anfang, als wir im Landtag saßen, ging es um Polizei und Verfassungsschutz. Und ich habe da so einen Fehler gemacht, indem ich in meiner Argumentation eine Lücke gelassen habe. Ich habe von Zusammenlegung bestimmter Aufgaben gesprochen. Ja? Da hat der Lindner auf Twitter am Tag drauf, als das in der Zeitung stand, sofort reingegrätscht und gesagt, ob das wirklich demokratisch ist, sowas hatten wir doch schon mal, hat mir quasi unterstellt, weil meine Bemerkung unvollständig war, dass ich geheimdienstliche Befugnisse, die der Verfassungsschutz hat, auf die Polizei übertragen möchte, was ich so nie gesagt habe. Er hat es angenommen, weil ich von Zusammenlegung von Aufgaben gesprochen habe. Genau die Funktion, die wir im Dritten Reich, Stichwort Gestapo, da hatte nämlich die Polizei geheimdienstliche Befugnisse. Sowas will niemand wieder jemals haben. Und er hat mir das quasi unterstellt. Herr Lindner ist ein sehr, sehr höflicher Mensch. Ich habe ihm, und auch sympathisch, ich habe ihn in einem Blogbeitrag nochmal dezidiert darauf geantwortet. Ist ja schön, dass man auch mal die Rhetorik und den rhetorischen Trick dahinter transparent machen kann, dass er quasi die Auslassung eines politischen Mitkonkurrenten benutzt hat, um da quasi rein zu grätschen und eine Unterstellung zu fahren. Ist im Grunde genommen billig, ne? Aber man muss vor solchen Sachen gefeit sein und ich verstehe mittlerweile auch, wie dieser Politikersprech entsteht. Ne? Nämlich genau so, durch solche Sachen, wo man sowas eben lernt. Aber ich möchte an der Stelle einfach wirklich, wie jetzt wir beide oder so, weiter auch frei Schnauze reden können und auch im Parlament frei Schnauze reden können, weil ich glaube, dass es genau das ist, was die Bürgerinnen und Bürger draußen gutieren, dass man nämlich einfach auch mal von der Leber weg, auf Deutsch gesagt, irgendwas sagen kann, ohne dass man gleich dafür verhaftet wird. Ne? Also, nur wie gesagt, das ist das Spielfeld. Dieses Spielchen muss man erstmal lernen. Also ich habe es mehrfach gesagt, dass unser Landesparlament und der Bundestag, in den wir auch einziehen wollen, noch umso mehr. Ne? Das ist eine ganz seltsame Mischung aus Zirkus und Haifischbecken. Ja, das müssen wir als Landesverband... Wir haben ja, im Prinzip wussten wir das immer alles, dass es eine Mischung aus Zirkus und Haifischbecken ist, aber wie es auch im Detail funktioniert, wusstet ihr nicht, wussten wir alle nicht. Und das sind jetzt so die Feinheiten, die wir dann natürlich sehen. Und die Sache mit den Anträgen, ja, es ist ganz witzig, heute beim Mittagessen hat mir mein regelmäßiger Mittagsessensfreund, ein Geschäftsfreund gesagt, ja, die Piraten haben ja gar keine Anträge eingebracht. Das Spielchen kennen wir schon aus Berlin. Die Berliner Piraten haben ja bei den Berlinern meines Wissens nach letztem Stand immer noch ein sehr, sehr, also nach wie vor ein sehr hohes Ansehen und haben tolle Umfragen und das nachhaltig, furchtbares Wort, seitdem sie gewählt worden sind. Wenn man aber ein bisschen die Presse verfolgt, einfach nur mal Piraten Berlin eingibt, dann kommt man ganz schnell auf sagen, ja, die Piraten kriegen ja nichts hin, die bringen ja gar nicht genug Anträge ein. Und nach Anzahl der Anträge sind die Linken ja noch weit vor den Piraten. Als sei das Einbringen von Anträgen, so wie du es gerade schon gesagt hast, der einzig wahre Maßstab, die Qualität einer Partei zu bemessen. Der Inhalt spielt ja gar keine Rolle. Dass so ein Wovereit, der ja gebetsmühlenartig in Berlin, deswegen vergleiche ich das ja immer, das wird ja alles auf uns zukommen, da wird ja, der wiederholt ja gebetsmühlenartig, ich habe von dem Ja, Piraten die Frage ist aber, dass politisch die überlebt, aber das ist eine nichts. Ganz andere Frage. Das sagt er in fast jeder Talk. Nochmal auf die Berlin-Problematik einzukommen. Wir sind ja aktiv geworden. Dass der da die Klappe aufreißt, ist ja ein Ding. Das wissen, glaube ich, bei uns aber auch nicht so viele. Die Monika Pieper, unser Pressesprecher, der Ingo Schneider und ich haben uns an einem Sonntagabend, das war auch noch mein Geburtstag, ne, in ICE nach Berlin gesetzt. Ja, das war der 19. August. Also wir sind am 22. wiedergekommen, sind nach Berlin gefahren und haben 7 einstündige Pressetermine wahrgenommen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und zwar Einzelgespräche, ja. Keine Pressekonferenz. Nicht in der Flugstraße, sondern im Hotel. Das waren wahnsinnig heiße Tage und das Hotel hatte einfach den Vorteil, da gab es regelmäßig Aircondition und Getränkenachschub. Ich glaube, die Presseleute haben es auch gutiert, dass wir da hingegangen sind. Das waren die DPA, die DAPD, die AFP, also die Nachrichtenagenturen. Und dann kamen noch Spiegel Online, Focus Online, Welt Online und die Taz dazu. Einfach um der Hauptstadtpresse zu zeigen, pass mal auf, da gibt es jetzt noch eine neue große Piratenfraktion, die aktiv ist. Wir haben über unsere ersten 100 Tage im Landtag in Düsseldorf gesprochen, was wir dort alles vorhaben. Und man darf eins nicht vergessen, ohne den Berliner Abgeordneten, den 15 da im Abgeordnetenhaus zu nahe zu treten, ja. Aber wenn man einfach nur mal die Haushalte gegeneinander hält, Berlin ist Provinz. Berlin ist Provinz, da spielt zwar die Musik, weil dort der Bundestag ist und so weiter und das Abgeordnetenhaus direkt daneben ist, aber es ist in vielerlei Hinsicht, wenn man Nordrhein-Westfalen mal aus Deutschland rausschneiden würde, wäre es die 7. Volkswirtschaft in der Europäischen Union, das wäre auch sogar Mitglied der G20. Ne? Das ist eine ganz andere Nummer als Berlin. Und das Berliner Abgeordnetenhaus ist, tut mir leid, das sagen zu müssen, sowohl von der Bezahlung als auch von den Arbeitszeiten her ein Feierabendparlament. Düsseldorf ist ein Volltime-Parlament. Ich weiß, einige Berliner mögen sich vielleicht gebasht fühlen, aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das ist Realität. Und dann haben wir noch Schleswig-Holstein und das Saarland. Ja, na, gut, okay, das können Berliner die Berliner auch sagen. Ich glaube denen das sogar. Ist doch alles prima, aber sie werden nur schlechter bezahlt. So sagen das die Berliner, ich kann es ja nicht prüfen. Wir vier Landtagsfraktionen werden jetzt für die Zukunft so Lokomotivfunktionen für den Bundesverband auch übernehmen müssen. Da sind schon erste Gespräche gelaufen, mit dem Bundesvorstand das Ganze zu verschränken, um einen vernünftigen Bundestagswahlkampf hinzulegen. Und ich glaube, da wird sich manches Mal die Blickrichtung nach Düsseldorf verschieben, bei dem, was passiert. Oder nach Kiel oder nach Saarbrücken. Lass mich noch, ich möchte dir noch zwei Fragen stellen. Eine Frage ist so eine Königsfrage. Du als Fraktionsvorsitzender hast sicherlich nicht die gleichen Aufgaben wie die anderer Parteien, weil unsere Fraktionsmitglieder sicherlich sehr viel eigenständiger arbeiten dürfen und sich freier bewegen können. Aber du als Fraktionsvorsitzender, wie gedenkst du dich damit zu beschäftigen, dass die Außenwirkung der Piratenfraktion positiv dargestellt wird, zum Beispiel, wo wir gerade waren, die Frage, die Piraten, die arbeiten nicht, die haben keine Anträge, die Piraten, also ich will jetzt gar nicht alles wiederholen, was dann so in der Presse in Berlin stand, das wird auf euch auch noch zukommen, wenn man die Piraten kritisieren kann, dann wird man das tun. Und die Schwierigkeit ist immer, dass wir in solchen Gesprächen, leider hört nicht jeder Bürger diesen Podcast, sonst würde er sicherlich einiges auch anders sehen, aber dass wir solche Gespräche natürlich nicht immer an den Bürger herantragen können. Das heißt, der Bürger hat ja nur seine Wahrnehmung am Rande und wenn oft genug Dinge wiederholt werden, so wie es der Wovereit in Berlin macht, bleibt auch was beim Bürger hängen. Oder was kannst du, ich will also, dich fragen, ich was machst so, du, welche Chance haben wir überhaupt? Es gibt natürlich eine Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden, beim Wähler nicht da so viel anders als bei den anderen dass die Piraten Parteien. Der Fraktionsvorsitzende ist das Gesicht nach außen der Fraktion. Das heißt, ich bin derjenige, der als erstes gefragt wird von der Presse, der sag mal, wesentlich mehr Interviewanteile hat als andere. Auf der anderen Seite habe ich die Funktion nach innen, die Prozesse in der Fraktion zusammen mit dem Vorstand zu moderieren. Und ich bin auch noch ganz normales Ausschussmitglied. Ich habe mir das ausbedungen. Ich habe an der Stelle sogar ein Leckerchen für mich rausgesucht. Ich bin zusammen mit dem Oliver Bayer, da gleichzeitig auch noch Obmann für die Fraktion, im Forschung, Innovation, Hochschule und so weiter. Ich bin im Hochschulausschuss. Wir haben da auch einen fähigen Referenten, den Hilmar Schulz, der ist von der Linksfraktion gekommen, der war dort persönlicher Mitarbeiter von Gunhild Böck, die auch im Hochschulausschuss war. Der kennt das parlamentarische Geschäft, ist mittlerweile nicht mehr bei den Linken. Der Junge hat es einfach drauf, das muss man einfach sagen. Also der arbeitet mir und dem Oliver dazu. Unser Hochschulreferent. Wenn man sich den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen mal anguckt, als Papierstapel, dann ist der Einzelplan Nummer 6 Hochschule, der dickste von allen. Der Landeshaushalt sind etwa 58 Milliarden Euro und der Hochschulausschuss 5,6, 5,7 Milliarden, also 10% des Landeshaushalts, das kannst du sagen. Wir haben 69 Hochschulen, sind einige private dabei. Wie viele in staatlicher Förderung sind, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Müsste ich ihn immer fragen, dafür ist er da. Wir haben 69 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und noch jede Menge Forschungsinstitute, die auch noch, sagen wir, aus Steuergeldern zumindest Zuschüsse erhalten. Das ist ein Riesenbatzen, da in den Plan reinzugucken und den auch zu verstehen. Von daher mache ich ganz normale Ausschussarbeit. Und dann habe ich natürlich als Bildungspolitiker angefangen, Arbeitskreis Bildungspolitik und so weiter. Unser Wahlprogramm habe ich mit dran rumgeschrieben in diesem superaktiven Team, in dieser Arbeitsgruppe. Was man in der Außendarstellung tun kann und tun muss, ist immer wieder darauf hinweisen. Also und man darf auch nicht vergessen, die Presse schreibt uns ab jetzt runter für die Bundestagswahl. Da muss man genügend opponieren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Weg von Herrn Lauer da der richtige ist, keine Talkshow auszulassen. Man muss auch nicht über jedes Stöckchen springen, was einem die Medien hinhalten. Das ist so. Ja? Ich habe jetzt einen Fernsehinterviewtermin am Mittwoch, kurz nach der Regierungserklärung von Frau Kraft. Ich habe dem WDR gesagt, mitteilen lassen über unser Büro, dass ich erst komme, wenn die Plenarsitzung geschlossen ist. Ne? Die wollten mich zu einem festen Termin. Wenn die Kraft überzieht, hätte ich die Rede verlassen müssen. Ich höre mir das bis zum Ende an. Vorher kriegt der WDR mich nicht. Weil mein Job ist es, im Parlament zu sein. Und dann werde ich das auch dem WDR sagen. Und es heißt auch jetzt für mich nicht, dass ich nie auf eine Talkshow gehen werde oder so. Ne? Aber den Lanz zum Beispiel habe ich abgesagt. Ne? Das ist auch in Essen auf dem Fraktionsarbeitsworkshop da im Unterfekthaus zur Sprache gekommen. Ich habe an der Stelle auch ein bisschen die Spiegel Online gebasht. Gebasht eigentlich nicht, ich habe nur Kritik geäußert. Ich habe wirklich keine wirklich schlechten Erfahrungen mit der Presse gemacht bis jetzt. Nur ist halt so gewesen, wir sind nach Berlin gefahren. Wir haben auch mit Spiegel Online ein einstündiges Gespräch geführt. Ich bin sogar danach von Spiegel Online nochmal angerufen worden. Natürlich geben die dann immer die Themen vor, von der Frau Meiritz. Es kamen Fragen nach dem Verhalten von Johannes Ponader. Und ich habe ausweichend geantwortet und habe den Johannes nicht gebasht. Wiederum einen Tag drauf in Spiegel Online stand nichts über mein Statement drin. Und die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, sieht man mal von Birgit mal ab, was da über Twitter gelaufen ist. Zu diesem Zeitpunkt war das Verhalten der Piraten in Nordrhein-Westfalen nicht skandalisierbar und tauchte damit in Boulevardmedien wie bei Spiegel Online schlicht nicht auf. Die Frage ist, ob wir das müssen. Das ist der Schluss, den ich mir gezogen habe. Lauer hat etwas sauer und angefressen reagiert auf dieses Statement von mir und wir haben uns nachher noch darüber unterhalten. Gut, okay, ist seine Meinung. Ich habe da diese Meinung. Natürlich ist Politik immer auch ein bisschen Showbiz. Nur bei einigen nimmt der Showbiz Prozentanteile an, die ich so nicht gutieren kann. Ich bin gewählt worden, um dort zu arbeiten und werde auch in der Außenwirkung versuchen, das möglichst darzustellen. Ne? Wir haben vor, diese Piratenstunde, die wir schon einmal gemacht haben, Ingo Schneider ist jetzt zurück, der war bei den Paralympics in London. Er hatte lange, bevor er bei uns Pressesprecher geworden ist, dort ist auch für eine Streaming-Website verantwortlich, ist jetzt erst wieder zurückgekommen, war heute wieder da. Ist jetzt die Plenarwoche da, mit dem Presseteam zusammen können wir auch sinnvoll arbeiten. Und das, was auch interessant ist, das Instrument Pressemitteilung, PM, kannst du benutzen, um die Presse zu spammen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, an der Stelle gilt auch, less is more. Und dann aber wirklich dezidiert Sachen und Statements raushauen. Ne? Nordrhein-Westfalen ist auch als Flächenland nicht so flippig wie Berlin. Bei den Berliner Piraten bildet sich auch immer ein bisschen der Charakter der Stadt ab. Ich finde das ja alles klasse, wenn man sich mal anhört, da der Bezirksverband Fichtenhain-Neukölln in Berlin, von der Piratenpartei, hat 400 Mitglieder. So viel hat der ganze Landesverband im Saarland. Ne? Also um nur mal die Dimension klar zu machen, Berlin ist halt die größte Stadt. Und wir haben uns zusammen, im Bezirksparlament hat mir einer erzählt, zusammen mit den Grünen die Mehrheit in Berlin. Also Berlin ist da sicher auch oder wird da versuchen, Vorreiterrolle in Sachen Innovation und Soziales und so zu übernehmen. Ne? Nur ich werde sagen, bei der Außendarstellung und Charakterisierung der Partei werden die drei anderen Landtagsfraktionen, die jetzt schon existieren, ne, eine zunehmend größere Rolle spielen. Das deutet sich ab. Lass die erstmal in Tritt kommen, lass Kiel erstmal in Tritt kommen, lass Saarland erstmal in Tritt kommen. Die Berliner haben ja ein bisschen Vorsprung. Wir vier werden dann zusammen so ein bisschen die Lokomotiven spielen müssen. Und Nordrhein-Westfalen, und da lege ich wirklich Wert drauf, ist die größte Lokomotive. Also willst du, also darf ich zusammenfassend vielleicht sagen, dass ihr sagt, wir gucken uns, oder vor allem du guckst dir schon ein bisschen an, wo du in der Öffentlichkeit auf die Sahne haust und nimmst nicht jedes Interview also, mit und kommentierst nicht jeden Stichwort Angriff auf die Piraten, der in der Zeitung steht, sondern sagst, wenn es aber dann man kann natürlich irgendwie da, inflationär auftauchen, aber es gibt dieses schöne alte deutsche Sprichwort, willst du was gelten, so mache dich rar. Da sagen viele, das ist im Umgang mit der Presse völlig falsch. Ich halte das nach wie vor für richtig. Wir müssen irgendwann dann richtig durch gute Arbeit, jetzt beispielsweise in der kommenden Woche durch gute Reden oder wie auch immer auffallen, dann wird das auch in der Presse seinen Widerhall finden und die Sachen sind ja sowieso irgendwann auf YouTube zu finden. Natürlich hat Berlin einen Vorteil, weil viele Medien in der Hauptstadt sitzen, aber selbstverständlich. Ja, und wenn die Fraktion wenn die Fraktion das Krähennest unterstützt, dann sind solche Reden ja auch im Krähennest dann hinterher zu hören. Also Joachim, meine letzte Frage. Ist ja alles viel länger geworden, als wir das eigentlich vorhatten. Wir haben ja schon fast die Stunde voll. Wir wollen das ja gerne öfter machen, aber da komme ich gleich zu. Noch eben meine letzte Frage. Ich hatte vorhin so ein bisschen auf diese Sache mit dem Fraktionszwang angespielt. Vielleicht kannst du das nochmal eben zusammenfassend erklären. Wie muss ich mir das vorstellen? Wann geht es zu einer gewissen Entscheidung? Wirst du das als, verzeih mir dieses Wort, was ich da vorhin gesagt habe mit dem Fraktionspapa, wirst du das als Fraktionsvorsitzender vielleicht auch hinbekommen, die Piraten da an einigen Stellen zu einen, ohne dass es ein Fraktionszwang ist oder dass du der Meinungsmacher bist, der den Leuten vorschreibt, so dieses Schröder-Basta, ja, jetzt ist aber Ende hier und wir entscheiden also, das jetzt. Da möchte ich drei Kontexte ansprechen. Erstmal den Kontext Piraten Gewissensentscheidung. In vielen Fällen ist eine Personenwahl eine Gewissensentscheidung. Kann ich mit der Person nicht. Die Ministerpräsidentin ist gewählt worden mit 9 Stimmen mehr als wenn man Grüne und SPD zusammenzählt. Dass sie nicht von der FDP oder von der CDU gekommen sind, ist klar, weil die stimmen ja am Block ab. Das heißt, sie müssen von uns gekommen sein, diese 9 Ja-Stimmen zu Frau Kraft. Ja? Da gibt's keinen Fraktionszwang. Und in dem Moment ist es auch egal. Und im Grunde genommen ist Fraktionszwang vor dem Gesetz auch etwas Verbotenes. Es ist schlicht und ergreifend verboten, weil im Gesetz steht, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Und er ist gewählt, das heißt, er genießt das Vertrauen von den Bürgern, die ihn entweder direkt oder über eine Liste gewählt haben, ist eben nur seinem Gewissen verpflichtet. Das heißt, Fraktionszwang. Bitte? Ja, Moment. Aber zu dem Gewissen, zu dem Gewissen gehört. Moment. Dazu, wenn ich sage dass Gewissen, ist, dass er von wir Menschen sind ja kommunizierende Wesen. Also im Gewissen eines Abgeordneten steckt immer der Einfluss der Partei mit drin, wenn er ein vernünftiger Abgeordneter ist. Ne? Das sehe ich so, weil anders kann es ja gar nicht sein. Ich komme ja aus der Partei. Ich habe mich denen angeschlossen aus Überzeugung. Okay, es gibt auch Karrieristen bei den anderen, wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ich gehe mal davon aus, die meisten Piraten, die sich auf Listen setzen lassen oder alle, sind aus Überzeugung Pirat. Das gilt für alle von uns. Wenn ich jetzt aber vor einem Problem stehe, dass beispielsweise es um den bestimmten Bau einer Straße gehen soll, im Ausschuss Bauen, Wohnen, Verkehr. Und dort der Oliver Bayer und der Stefan Fricke, die als Abgeordnete in diesem Ausschuss sitzen, eine Entscheidungsempfehlung der Fraktion gegenüber geben, dann würde ich mich dem Urteil der Fachpolitiker anschließen. Das ist für mich keine Gewissensentscheidung. Es sei denn, es geht um irgendwas, wo wahnsinnig umweltgefährdend ist oder weiß der Geier was, wo wir natürlich eh nicht mitmachen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass wir ohne irgendeinen Zwang, sondern voll dem Gesetz entsprechend, das den Fraktionszwang eben nicht enthält, in den meisten Fällen einheitlich abstimmen werden. Davon gehe ich aus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es zu einer Konfliktsituation in der Fraktion kommt. Wie sollen wir uns bei einem bestimmten bei einer bestimmten Abstimmungsaufgabe verhalten. Wollen wir den Antrag so stellen oder so stellen oder so stellen? Das Problem ist, dass wir alle aus einer, das habe ich heute nochmal gesagt im Übrigen bei den Mitarbeitern, dass wir alle aus einem Verständnis von Verstand und Rationalität kommen, was immer die zwei alternativen Variante im Kopf hat. Es gibt aber sehr häufig mehr als zwei Alternativen. Und ich hatte das im Wahlkampf schon gesagt, ich habe eine ganze Menge von Methoden im Kopf, will einfach versuchen, die auch mal anzuwenden. Du kannst beispielsweise, wenn du eine Position hast und eine dazu erklärte Opposition, die Alternative 2, dir überlegen, was haben die beiden eigentlich gemeinsam, die beiden scheinbar gegensätzlichen Positionen. Also sowohl als auch, was haben die gemeinsam, wo wollen die hin? Und es gibt auch die Möglichkeit, was haben beide eigentlich nicht, welcher Kontext wird überhaupt nicht berücksichtigt, weder noch. Mhm. Das heißt, ich habe quasi schon ein Viereck, Position, Opposition, sowohl als auch und weder noch. Und kann von da aus weiterentwickeln. In vielen Fällen kann man ein Problem, wo zwei Lösungen sich gegensätzlich gegenüberstehen, dadurch lösen, dass man über die zwei Lösungen die Gemeinsamkeiten und die Gegensätzlichkeiten konstruiert für beide Lösungen und dann zu einem dritten neuen Standpunkt kommt. Oder aber, dass man eine Zeit lang wartet und dass sich quasi dieser Konflikt selber auflöst. Da gibt's Techniken zu. Die kann man in Wikipedia nachschlagen. Tetralemma heißt das. Das geht auf einen indischen Philosophen zurück. Wird leider viel zu selten berücksichtigt und wir sind ja quasi zugeballert und gehirngewaschen über immer zwei polare Darstellungen in den ganzen politischen Talkshows. Mhm. So funktioniert Politik aber nicht. Wenn ich darüber entscheiden muss, wie unsere Energieversorgung in der Zukunft aussehen kann, gibt es immer mehr als ein, zwei oder vielleicht sogar drei Lösungen. Und man muss die Lösungen dann einzeln einander gegenüberstellen und quasi so eine Eigenschaftsanalyse machen, um vielleicht zu etwas völlig Neuem zu kommen. Das Ding lässt sich auch verwenden als Kreativitätstechnik. Ich glaube, unser Potenzial, rational wirklich gemeinsame Mehrheitsentscheidungen zu fällen, ist da noch gar nicht ausgeschöpft. Also da lässt sich auch, ich sag mal, im piratigen Sinne zu Lösungen zu kommen, was völlig Neues entwickeln. Auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, mit dieser Methode kann man vielleicht 80-85% der Konflikte auflösen. Da bleibt immer noch ein Rest, der sich nicht auflösen lässt. Ich sag mal Stichwort Beschneidung oder sowas. Ich will jetzt nicht mit dir dieses Fass aufmachen, aber nur mal als blödes Beispiel. Dann müssen wir als bitte, dann müssen, ja, da habe ich auch einen dritten Ansatz, aber okay, das machen wir ein andermal. Ich bin auch bereit, das öffentlich zu kommunizieren. Ist ein schönes Beispiel. Dann müssen wir auch mal in der Lage sein, den Dissens eine Weile auszuhalten. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ja, es gibt ein Gremium von Technikern, die eine Maschine bauen, die funktionieren soll. Irgendwann muss eine Entscheidung gefällt werden. Ja, und dann kann man diesen Dissens natürlich nicht bestehen lassen, sondern man muss eine Entscheidung fällen. Aber ich sag, diese mehrheitlichen, wenig hierarchischen, basisdemokratischen Methoden, Open-Source-Software zu entwickeln, funktionieren ja auch. Ich frage mich, warum das nicht in der Politik funktionieren soll. Das ist aber das Spiegel. Also erstmal darf ich sagen, dass du mir mit den letzten Worten Hoffnung machst, dass die Fraktion sehr positiv in Zukunft auffallen wird, was dem Bundestagswahlkampf sehr zuträglich sein wird. Und das, was du gerade gesagt hast, trifft ja auch genau den Kern, was wir Piraten eigentlich wollen. Wir wollen eigentlich nicht diskutieren um des Diskutierens willen, um als Partei Recht zu haben oder schlussendlich Recht zu haben, sondern wir arbeiten an vernünftigen und guten Lösungen. Und wir sind, da wir ja nun mal nicht lobbybehaft sind, meiner Meinung nach die glaubwürdigsten, die sich mit Politik beschäftigen. Damit meine ich alle. Die Basis und diejenigen, die in den Fraktionen derzeit sitzen. Joachim, ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen. Dir danken, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast und dich gleichzeitig bitten, dass wir das wiederholen. In der nächsten Woche durchgegangen ist. Das war Moment, ich muss selber auch in den Kalender gucken. Ich bin an der übernächsten Woche, habe ich wieder sehr viele Gespräche mit Leuten in Vorbereitung der Dinge, die danach kommen. Moment mal gerade, jetzt ist mein Rechner, es ist der Bildschirm hier aus. Hallo. Moment. Aus dem Leben, wir machen das jetzt einfach so. Ist ja hochspannend für den Hörer, wie wir unsere Termine machen, von daher spielt das keine Rolle. Dann darf ich schon mal sagen, wenn das beim Joachim klappt, wir versuchen das beim nächsten Mal im Mumble zu machen. Das hat heute nicht geklappt, weil irgendwie das Mumble vom Joachim gestreikt hat. Aber wenn, dann könnt ihr dann auch direkt gleich zuhören, wenn ihr möchtet. Hoffen wir, dass es funktioniert. Bist du eigentlich auf der Open Mind? Mhm. Was mir hier einfallen würde, was noch nicht eingetragen ist. Ich muss das immer sehr kurz Donnerstag, der 20. Donnerstag, der 20. 21 Uhr. Ich trage mal ein, bei mir Krähennest. Dann schlage ich doch 21 Uhr vor. Krähennest. Jawohl. Mombel. Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Termin bearbeiten. Im Podcast. Ist auch mal ein Novum. Hallo, gehst du jetzt auf, ja. Leider ist Google vorübergehend. 20 Uhr, nicht 21 Uhr. 20 Uhr. Passt das auch? Moment. Geht das so? Okay, ich wiederhole das derweil nochmal. Also, am 20. September um 20 Uhr treffen wir uns denn dann, wenn alles funktioniert technisch, im Mumble-Raum Krähennest. Und wer dann zuhören möchte, der möge das tun. Jetzt, Dankeschön, bis bald, Tobias. Termin verarbeitet, sage ich schon mal vielen Dank, Joachim. Und wir verabschieden uns hier offiziell. Und ich wünsche dir dann, wenn du es denn jetzt hast, einen schönen Feierabend. Danke. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.